Erster das Volk, das in Dunkelheit lebt, wird ein großes Licht sehen, über denen, die in einem dunklen Land wohnen, wird ein Licht scheinen. Zweiter du wirst ihnen große Freude und Jubel schenken. Sie werden sich vor dir freuen, so wie Menschen sich bei der Ernte freuen oder wenn sie Beute teilen. Dritter denn du wirst das Joch zerbrechen, das sie unterdrückt, und den Stock auf ihrem Nacken sowie den Stab ihres Treibers. Du wirst es tun, wie du es am Tag der Schlacht gegen die Midianiter getan hast. Vierter denn jeder Stiefel, der im Kampf getragen wurde, und die Kleider, die durch Blut gezogen wurden, werden verbrannt und vom Feuer verzehrt. Fünfter denn uns wird ein Kind geboren, ein Sohn wird uns gegeben. Die Herrschaft wird auf seinen Schultern liegen, und man wird ihn nennen, Wunderrat, Gottheld, Ewiger, Friedensfürst. Sechster seine Herrschaft wird groß sein und der Friede ohne Ende. Er wird auf dem Thron Davids regieren und sein Königreich durch Gerechtigkeit für immer stärken und erhalten. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Siebter der Herr hat eine Botschaft gegen Jakob gesandt, die in Israel eintreffen wird. Achter das ganze Volk, Ephraim und die Bewohner Samarias, sollen es spüren. Dies geschieht wegen ihres Hochmuts und ihres stolzen Sinnes, mit dem sie sagten, neunte Ziegelsteine sind gefallen, aber wir werden mit behauenen Steinen wieder aufbauen. Maulbeerbäume wurden gefällt, aber wir werden Zedern an ihre Stelle setzen. Zehnter und der Herr ließ Rezin über sie kommen und stachelte ihre Feinde immer wieder auf. Elfter Aram im Osten und die Philister im Westen griffen Israel an und verschlangen es vollständig. Trotzdem legte sich Gottes Zorn nicht und seine Hand blieb ausgestreckt. Zwölfter aber das Volk kehrte nicht zu dem zurück, der es geschlagen hatte, und sie fragten nicht nach dem Herrn der Herrscharen. Dreizehnter da schnitt der Herr von Israel Kopf und Schwanz, Palmzweig und Binse an einem einzigen Tag ab. Vierzehnter die Vornehmen und Angesehenen sind der Kopf, und die Propheten, die Lügen erzählen, sind der Schwanz. Fünfzehnter die Führer dieses Volkes wurden zu Verführern, und die Menschen, die ihnen folgten, wurden zugrunde gerichtet. Sechzehnter deshalb verschont der Herr weder ihre jungen Männer noch hat er Erbarmen mit ihren Waisen und Witwen. Denn sie alle sind gottlos und böse, und jeder Mund spricht Schändliches. Trotzdem legte sich sein Zorn nicht, und seine Hand blieb ausgestreckt. Siebzehnter denn die Gottlosigkeit brannte wie ein Feuer, das Dornen und Gestrüpp verzehrt. Es zündete das dichte Waldgebiet an, so dass es in aufsteigendem Rauch aufging. Achtzehnter durch den Zorn des Herrn der Herrscharen brannte das Land aus, und das Volk wurde wie Nahrung für das Feuer, niemand verschonte den anderen. Neunzehnter wenn sie rechts etwas wegrissen, blieben sie hungrig, wenn sie links etwas aßen, wurden sie trotzdem nicht satt. Jeder aß das Fleisch seines eigenen Armes. Zwanzigster Manasse griff Ephraim an und Ephraim Manasse, beide waren vereint gegen Juda. Trotzdem legte sich sein Zorn nicht, und seine Hand blieb ausgestreckt.